Musik, die ausschließlich auf Computern und elektronischen Instrumenten hergestellt wird. Und in dieser Welt der elektronischen Musik, die dem Rock näher steht als den elitären Zirkeln zeitgenössischer E-Musik, gelten Musiker und Gruppen aus Deutschland zu den Wegbereitern, zu den Pionieren. Dazu gehört auch der Berliner Klaus Schulze, der wie seine Kollegen Edgar Fröse und sein Tangerine Dream, Conny Schnitzler, Chris Franke, Peter Baumann und die Musiker von Ashra Tempel in Berlin, Kraftwerk in Düsseldorf und Popol Vuh in München die Szene in jenen politischen und kultursoziologisch unruhigen End-60er Jahren betraten, als die Entwicklung der elektronischen Instrumente noch in den Kinderschuhen steckte. Doch das, was diese Musiker damals in euphorischer Aufbruchstimmung und meist mit trickreichen Pseudo-Electronics auf Platten brachten, diente nachfolgenden Musikergenerationen bis heute als Basiswissen und musikalisches Vorbild. Denken wir an den Synthesizer-betonten New Wave der frühen 80er Jahre oder an vieles, was heute in House, Techno oder Trance Dance passiert. Doch leider klingen die alten Platten unserer Elektronikpioniere mit heutigen, an allerfeinsten Digital-Hi-Fi gewöhnten Ohren größtenteils einfach grauselig. Deshalb haben wir uns bei den Musikausschnitten auf solche Aufnahmen beschränkt, die Klaus Schulze in den letzten Jahren eingespielt hat. Es war so, dass ich theoretisch mit 8 Jahren oder 7 war es vielleicht, genau weiß ich das auch nicht mehr, angefangen habe, so klassische Gitarre zu lernen, also richtig mit Lehrer und Noten und diesen ganzen Kram. Das habe ich so ungefähr 5-6 Jahre lang gemacht. Und da mein Bruder damals, als er alter Jatzer war und Schlagzeug gespielt hat, irgendwie hat das abgefärbte ältere Bruder, habe ich dann einfach gesagt, ach mit Gitarre, weil ich hatte dann schon Lust mit elektrischer Gitarre Shadows zu spielen und das durfte ich natürlich nicht bei dem Herrn, ne? Immer nur Bach zupfen und sowas. Habe ich dann eine Zeit lang elektrische Gitarre gespielt, aber nebenbei auch schon so autodidaktisch mit Schlagzeug angefangen, natürlich früher noch mit der Schule von Morello, weißt du, den Jatzer, den ist so, gab es ja früher die Hefte zu kaufen, linke Hand, rechte Hand und so, aber auch nicht so ernsthaft wie jetzt zum Beispiel Gitarre. Und dann habe ich eigentlich erstmal so, oh, ich glaube eigentlich bis in die Ashra-Zeit eigentlich nur Schlagzeug noch gespielt. Klaus Schulzes erste eigene Band, mit der er zwischen 1967 und 69 in Berliner Clubs den ganz normalen Rock der 60er Jahre spielte, hieß Psy Free, unbewusst wohl vorhersehend auf spätere musikalische Taten, psychologisch frei. Ende 1969 kam er per Zufall als Schlagzeuger zu Edgar Fröses Tangerine Dream und das kam so. Es gab also zu der Zeit eigentlich 2 Tangerine Dreams. Es gab vorher eine Tangerine Dream, die also mit 5 Leuten da spielten, mit Geige, mit Bassgitarre, Schlagzeug, aber noch keine Elektronik gemacht hat, aber so ein Underground-Musik wie etwa so, sagen wir mal so grob, wie gesagt, Grateful Dead und sowas gemacht haben. Und dann irgendwie hat Edgar sich von diesen ganzen Leuten getrennt und fing dann an, eigentlich die elektronische Tangerine Dream aufzubauen. Und da war halt ich dabei und Conny Schnitzler. Und es war einfach so, weil ich hatte damals eine Band, die hieß Psy Free. Und es gab damals so einen Sammelpunkt, das hieß es Zodiac. Das war unter der Schaubühne am Halleschen Tor in Berlin. Und da spielten am Abend immer 3-4 Gruppen. Und es ging so. Und nachmittags wurde halt, wenn die Kneipe noch zu war, wurde geübt. Und irgendwie hatte ich mit meiner Gruppe da geübt. Und bei Edgar war der Sven Arke Johansen, der Schlagzeuger, der vorher da spielte, war irgendwie krank oder ist ausgefallen oder was weiß ich. Und Edgar fragte mich dann, du sag mal, du, wir haben heute Abend einen Gig im Magic Cave, ob ich den hier mal kurz einspringen würde. Da habe ich gesagt, ja klar, gar kein Problem. Und da sagte er, du, es gibt 50 Mark. Ich sage, boah, so viel Geld, das war damals noch, also wir haben immer umsonst gespielt oder für Getränke oder so. Und naja gut, dann haben wir dann zusammen im Magic Cave gespielt und irgendwie fanden wir den Gig wohl alle zusammen so gut, dass ich dann irgendwie bei Tangerine auch geblieben bin. Wie zahlreiche andere Kollegen musste auch Klaus Schulze erfahren, dass Tangerine Dreams-Chef Edgar Fröse seine Musiker immer dann schasst, wenn sie sich weiterentwickeln und nicht mehr in sein Konzept passen. Der Name Tangerine Dream und das Ganze drumherum war Edgar. Und Edgar hat auch gesagt, da lasse ich mir nicht reinreden, das ist mein Ding. War auch völlig richtig. Und es war auch immer so, das war also, wenn die Leute, wenn er hat sich immer Leute geholt, das war völlig, ist auch völlig in Ordnung. Wenn die Leute dann aber doch zu stark wurden, dann wurden die erstmal ausgewechselt. Deshalb hat er auch wahrscheinlich so viele Mitglieder gehabt, also ob das nur Schmölling war oder Christoph Franke oder ich oder sonst was. Ab einem bestimmten Level, wenn wir dann meinten, jetzt sind wir lang genug dabei, jetzt können wir auch mal was sagen, dann war da einfach der Riegel zu, weil er sagte, nee, das ist mein Ding, ich möchte das so, wie ich es will, durchziehen, was ich auch völlig legitim finde. Von Tangerine Dream wechselte Klaus Schulze dann 1970 zur ebenfalls in Berlin ansässigen Gruppe Ashra Tempel mit dem Gitarristen Manuel Götsching und dem Bassisten Hartmut Enke, wobei die drei an den damaligen prähistorischen Electronics sich versuchten. Ashra Tempel in sich war für mich schon eine wichtige Station insofern, dass es natürlich eine ganz andere Arbeit war als zum Beispiel damals bei Tangerine Dream. Das spielte sich dann ab im Senatsstudio mit dem Thomas Kessler, der also ein Avantgarde-Künstler war und also Leuten auch richtig so wie in der Schule Elektronik beibrachte. Da waren eigentlich auch alle drin, Agitation, Edgar war da, also alle so die, sagen wir so, die Berliner Schule war eigentlich immer, einer von denen war immer irgendwann einmal bei Kessler. Ne? Der hat auch uns alle irgendwo auch geprägt in seiner Art. Er war natürlich sehr theoretisch mehr im Sinne Stockhausens, aber was wir so mochten von der Sache, das haben wir dann auch irgendwo verwendet. Wir haben natürlich den ganzen Theoriekram, den wollten wir damals noch gar nichts zu tun haben. Ne? Das war uns alles viel zu hoch intellektuell und sowas. Naja, und jedenfalls, als ich in diesem Studio, da habe ich dann also Hartmut und Manuel getroffen, also Manuel Götsching und Hartmut Enke. Und wir hatten uns dann einfach so entschlossen, zusammen einfach mal, wie man das früher gemacht hat, man hat nicht gesagt, so, wir sind jetzt eine Band, man hat einfach so zusammen gespielt und dann daraus hat sich dann ergeben, dass wir gut zusammen können. Und daraus ist dann eigentlich so eine Zusammenarbeit resultiert, die eigentlich noch bis heute ist. Also mit Manuel bin ich also heute noch also sehr oft zusammen. Ich habe, wie gesagt, also dann angefangen habe erstmal mit dieser Ashra, die hieß einfach nur Ashra Tempel. Und das war eigentlich damals schon so ein kleiner Geheimtipp in der Szene, weil da wurde wirklich schon Elektronik sowohl von dem Gitarristen als auch vom Bassisten als auch vom Schlagzeuger. Ich habe da immer noch Schlagzeug gespielt, aber auch Gitarre nebenbei, aber elektronisch so mit Gleiteisen und sowas. Da kamen eben halt die, sag mal so, die primitiven Analogeffekte, primitiv aber in Anführungsstrichen, weil die klingen halt, damals klangen die halt toll. Und man muss halt immer die Zeit sehen, in welcher man was gemacht hat. Und da haben wir, wie gesagt, die erste Platte gemacht. Dann, aber irgendwie kamen wir dann alle drei so zu dem Schluss, dass Manuel und Hartmut doch irgendwo wieder, die kamen aus der Blues-Richtung, doch wieder irgendwie was anders machen. Dem war das wohl noch ein bisschen zu früh. So, und dann bin ich halt ausgestiegen. Dann haben die halt die Schwingungen gemacht, alleine. Und dann haben wir uns aber so, weil wir haben uns im sehr Guten getrennt. Ne? Wir haben einfach gesagt, pass auf, jeder macht sein Ding und so, aber man ist noch, man trifft sich noch und alles. Dann habe ich dann mit der Irrlicht angefangen und da sagte Manuel auch, naja gut, jetzt verstehe ich auch, weil das geht nicht mit uns. Das kann man nicht als Gruppe machen, das muss man auch alleine machen, finde ich auch toll. Zwischen Tangerine Dream, dem Elektronikguru Thomas Kessler und Ashra Tempel stand Klaus Schulze 1972 vor der Frage, wie verwirkliche ich meine eigenen ganz bestimmten Vorstellungen von elektronischer Musik am besten. Seine Lösung lautete, am besten solo. Ich bin es eigentlich leid gewesen, immer mit Leuten zu diskutieren, was ich eigentlich meine. Ne, weil ist auch klar, in der Gruppe werden halt Kompromisse gemacht, wenn man eine Gruppe ernst nimmt. Und ich dachte eigentlich, die Ideen, die ich damals hatte, habe ich gesagt, nee, die kannst du eigentlich am besten alleine machen. Und ich meine, gut, mit dem kleinen Technikaufwand, den er hatte, man konnte schon Playback machen auf dem kleinen Bandgerät und sowas, war mir eigentlich die Entwicklung, habe ich gesagt, wenn ich jetzt permanent mit Gruppen mache, das dauert ja Jahre, ehe man eigentlich dahin kommt, die Idee hatte ich eigentlich schon im Kopf damals. Natürlich nicht jetzt so, dass ich sagen konnte, es wird irgendwo mal, was Mirage oder X entstehen oder heute Dom-Event oder Royal Festival Hall. Aber zumindest wusste ich so irgendwo diese Richtung, da will ich hin. Und da konnte ich mich auch damals also mit wenigen Menschen drüber unterhalten. Ich konnte mich zum Beispiel mit Manuel sehr gut darüber unterhalten, aber wenn es dann um die Realisierung dieser Projekte ging, da wusste er dann eigentlich auch nicht mehr so richtig Bescheid, ne? Weil er nur hauptsächlich Gitarrist war. Aber das Problem war einfach, das war einfach auch eine Zeitfrage und ich hatte einfach so einen Überdruck, muss ich dazu auch sagen, weil ich habe also jahrelang Kompromisse machen. Ich habe ja vorher in der Tanzkapelle gespielt, bevor ich also eine eigene Band hatte. Da habe ich in Düsseldorf zum Beispiel zum Tanztee nachmittags aufgespielt und so die Tangos und so für die alten Damen und Herren da zum Kaffeekranz da mit der Band gespielt. Irgendwie wollte ich was eines machen. Ich wusste zwar noch nicht genau wie und was, aber auf jeden Fall merkte ich, dass also das der Weg ist über Keyboards, weil ich habe, das ist auch eine Sache, die ich vergessen hatte zu sagen, ist, als ich mich entschlossen hatte, also ernsthaft jetzt eine ganz andere Musik zu machen, habe ich auch gleichzeitig gesagt, da musst du auch ein Instrument spielen, was du nicht kennst. Weil wenn ich Gitarre gespielt hätte, wäre ich in den alten Klassiken irgendwo wieder erstarrt gewesen mit den Harmoniegriffen, die dann schon mal da waren. Schlagzeug, ja gut, da kann man keine richtige Musik mitmachen. Außerdem hatte ich dann auch keine Lust mehr, richtig Schlagzeug zu spielen. Na, ich sag, nimmst du was ganz Neues, nimmst du dir Keyboards vor. Ich wusste damals wirklich nicht, auf welcher Taste welche Note ist oder so. Hat mich auch gar nicht interessiert. Ich habe einfach so lange rumgedrückt, bis ich so einen Dreiklang draus hatte, der mir für mich schön klang. Ich habe erst Jahre später erfahren, dass das ein D-Moll oder ein D7 war. Aber das wusste ich damals nicht. Ich habe einfach nur nach dem Gehör gesagt, das passt zusammen und das passt schön zusammen. Das habe ich dann hintereinander so versucht abzuspielen. Und dadurch, dass ich theoretisch nicht nur die Musikart irgendwo völlig wechseln wollte, sondern auch das Instrument gleichzeitig gewechselt hat, hatte ich natürlich auch keine Tradition in dem Augenblick und konnte natürlich völlig neu in die ganze Sache einsteigen. Also ich habe also damals, wenn ich so meine Akkorde gedrückt hat und so ein Keyboarder dazu guckt, dann sagt, wie greift der denn die Akkorde? Teilweise die Hände über Kreuz und so, ne? Aber ich habe mir immer irgendwelche Sachen rausgesucht, die für mich schön klangen und hatte überhaupt gar nicht so, das habe ich gemerkt, wenn ich nachträglich zum Beispiel mit Pianisten zusammengearbeitet habe, die also theoretisch schon, so die Handform war schon so, richtig? So, wenn er runtergedrückt hatte, die Finger waren so gekrallt, das stimmte schon. Und ich sage, warum greifst du denn eigentlich immer wieder das? Mach doch mal so, sagt er, das kann man nicht machen. Und dieses Problem hatte ich gar nicht. Deshalb konnte ich da völlig befreit eigentlich an die Musik rangehen. Ne? Davon eigentlich ausgehen, dass es mein erster Versuch war. Also im Grunde genommen hatte ich ja nur beschränkte Mittel damals. Ne? Also ich hatte die Gitarre, dann hatte ich einen kurzgeschlossenen Verstärker, der so Fieber und Switcher machte. Das hat er natürlich auch nicht überlebt. Nach der Platte war er auch kaputt, ist klar. Und zwar hatte ich einfach den Lautsprecherausgang wieder in den Eingang als Instrument geschickt und dadurch ist er dann irgendwann auch kurzschlussmäßig kaputt gegangen. Und dann hatte ich eben halt mit dem Orchester gleich gearbeitet. Und das war eben eine Sache, die damals für meinen Begriff noch relativ neu war, dass man also rein elektronische Effekte, ein paar Sachen wurden mit Orgel, das war also so eine kleine Taisco-Orgel, das ist ein Witz heutzutage, aber immerhin damals war es eine ganz tolle Sache. Und dann mit dem Orchester der Freien Universität in Berlin haben wir dann zusammengearbeitet und daraus entstand also erst die erste Sinfonie für E-Maschinen. Ne? E-Maschinen waren also keine Kaffeemaschinen, sondern für mich elektronische Maschinen, nicht nur elektrische. Und das hatte sich dann so, das war dann erstmal meine erste Idee und da weiß ich auch noch, wie ich bei den Rundfunkanstalten, die sagten, was ist denn das für ein verrückter Kram, also das verstehe ich überhaupt nicht, da ändert sich ja gar nichts und das läuft ja ewig weiter, war ja auch gleich auch so ein Mammutstück, 2x30 Minuten auf einer Analogplatte, war ja nur auch ein bisschen sehr heftig zu der damaligen Zeit, aber es ging halt drauf und gut, über den Klang kann man natürlich immer noch diskutieren, aber das ging halt damals nicht besser. Nach der LP Irrlicht konnte Klaus Schulze mit 10 weiteren Plattenveröffentlichungen, darunter die Standardwerke Time Wind, Mirage und X, seinen Ruf als eigenwilliger und völlig eigenständiger Elektronikkomponist und Performer festigen, der sich bis heute, weil er ausschließlich und kompromisslos seinen eigenen Vorstellungen nachgeht, in keine Schubladen pressen lässt. Irrlicht war, wie gesagt, noch so ein, na, so ein Anfängermodell. Und dann kam Kyborg. Das war natürlich in Frankreich, da gingen wir dann schon langsam alle auf die Tour, ob das sowohl TD oder auch in gewissem Maße Gorogo und diese ganzen Bands waren. Und dann kam eben halt so 74 oder 75, weiß ich nicht ganz genau, da habe ich dann also den internationalen Schallplattenpreis gekriegt von der Akademie Charles Gross und dann den deutschen Schallplattenpreis, der hängt ja da gleich mit drin, habe ich dann auch noch gekriegt. Und danach kam dann Moondawn und die wurde dann zum Beispiel in Frankreich schon eine goldene Platte und zur gleichen Zeit oder etwas später, genauer weiß ich das jetzt nicht, kam hier zum Beispiel Tangent Dream mit der Federer in die Top 10 der englischen Charts. Und damit wurde die Musik auf einmal wirklich kommerziell, hatte richtige Breitenwirkung und dann fing auch an, was wichtig war, andere Musiker auf sowas zu hören, wo vorher war das einfach eine Kultkiste oder sagen wir so eine, na, im beschränkten Rahmen nur für die Hardcore-Fans interessant. Ne? Bei den ersten Platten so habe ich den EMS bekommen. Das war einer der ersten Synthesizer, die ich also jetzt hier in unserem europäischen Rahmen kriege. Es gab natürlich Buchlam, Buch und sowas alles schon in Amerika. Aber im Grunde genommen waren die erstmal noch sehr, sehr teuer, weil sie natürlich nur in wenigen Auflagen produziert wurden und waren natürlich auch stimmeninstabil und alles war, also das war also heute würde keiner mehr spielen. Aber dann irgendwo, als diese Breitenwirkung kam, erstmal durch die elektronische Musik, die dann, wie gesagt, bei TD in Charts, bei mir auch natürlich auch in Charts, wenn sie golden worden ist, war sie in Charts. Aber und dann kam auch noch was ganz Wichtiges, auch noch Kraftwerk rein, die also jetzt diese Elektronik auf eine sehr, im angenehmen Sinne muss ich allerdings sagen, Pop-Basis brachte. Ja, wurde dann auch so ein Vorläufer, so zum Beispiel wie Ultravox oder Depeche Mode und sowas alles. Und da hat dann die Industrie auf einmal gemerkt, na Moment, Moment, also da könnte man ja doch dann auch jetzt auf einmal Massen verkaufen. Dann wurde natürlich der Minimoog produziert, ist einer doch damals der meistverkaufende. Die haben, glaube ich, über 30.000 Synthis zu der Zeit. Ich meine, das ist heute natürlich kein Preis mehr für Digitalsachen, die sind auch viel billiger. Aber die haben sie dann in Massen produziert, dann kam ARP dazu, die haben dann also auch reingebracht und auf einmal ging es dann so los, dass man an jeder Ecke wirklich Synthis kaufen konnte, zu relativ erschwinglichen Preisen, ne? Dann wurde auf einmal in der Popmusik, wurde es aber so, sag mal, so salonfähig, weil die hatten nur Klänge, die anders als eine Gitarre, anders als eine Orgel, weil Hammond gab es auch immer und so was. Ja, die klangen halt nur ein bisschen anders, waren damals natürlich alle noch monophon, wenn man so will. Aber als Solostimme war das halt auch so eine gewisse Exotik, die auch natürlich auch die Bands dann wollten, also so Popbands, die sagten, also warum war da was ganz Verrücktes? Brauchst du nur an Brian Eno zu denken, der damals mit so seinen Faunfedern und allem am EMS rumdrehte. Bei Roxy Music zum Beispiel noch damals, ne? Aber jedenfalls bekam dann auf einmal dieses Gerät so ein gewisses Appeal für Popgruppen. Ja, und das ist dann einfach so, weißt du, wie so ein Schneeballeffekt. Der breitete sich dann aus und dann hatte die Industrie so eingestiegen. Und ich meine, wenn man jetzt heute dran denkt, ne, also da wird man nur völlig verrückt. Also ich meine, wenn ich auf die Musikmesse fahre, was da alleine an Instrumenten existiert, beziehungsweise die Vielfalt der Sachen. Das geht also wirklich von 800 Mark bis, na gut, teilweise bis eine halbe Million oder anderthalb Millionen wie Synclavier oder Fairlight für 200.000, Waveframe für 500.000. Aber es gibt einen Großteil der Instrumente, die heute natürlich, also das Zehnfache von meinem Modularsystem zum Beispiel können, die kosten 2.500 Mark. Ne? Aber das könnt ihr natürlich nur deshalb machen, weil heute ja, die ganze Hausmusik, wer sich früher in so eine Heimorgel oder ein Klavier gekauft hat, der stellt sich heute einen kleinen Synthesizer hin, mit einer Begleitautomatik. Da sind 55 verschiedene Rhythmen drin, 20 verschiedene Sounds, Polyphon, Keyboard, Split. Und das kostet dann ungefähr so 500-600 Mark. Ne? Damit machen die heute ihre Hausmusik. Ich meine jetzt nicht die Hausmusik, sondern die Hausmusik im alten Sinne. Und das ist heute natürlich ein Milliardengeschäft, während es früher sich noch, ich meine, wenn ich daran denke, also ein Moog mit 30.000 verkauften Teilen war damals so der absolute Hit. Ich glaube, dass heute Roland oder Korg oder so, also bei 30.000 sich wahrscheinlich die Entwicklung noch überlegen, ne? Weil das werden heute Umsatzzahlen sein, also da werden wahrscheinlich alle von träumen. Also was das ist, das weiß natürlich keiner. Vor Jahren schon hat sich Klaus Schulze, nachdem er in den 80er Jahren oft monatelang Tourneen absolvierte, in die Einsamkeit der Lüneburger Heide, in die Nähe von Celle, zurückgezogen und sich dort ein Studio mit allen elektronischen und aufnahmetechnischen Schikanen eingerichtet. Wenn man es betritt, erkennt man sofort, dass auch an ihm der Electronic Boom an Synthesizern, Sequencern, Computern und dem ganzen Zubehör nicht spurlos vorbeigegangen ist. Doch Klaus Schulze ist nicht zum Electronic-Freak geworden, der jeder Marktneuerscheinung hinterherrennt. Trotz seines umfangreichen Equipments scheint er sich sein Musikantenherz erhalten zu haben. Denn dem Überangebot an Electronics und dem immer schneller rotierenden Neuheitenkarussell begegnet er mit der Gelassenheit, die nur einer haben kann, der die Anfänge dieser Entwicklung mitgemacht hat und zum Pionier dieses Genres geworden ist. Es gibt so Grundmodelle wie zum Beispiel Korg M1, Roland D50 war es damals, Yamaha DX7. Das sind die Grunddinger, die werden alle nur jetzt irgendwo gehypt eigentlich. Ne? Man hat schnelleren Zugriff, man hat den und den Effekt mehr oder weniger drin. Nein, man muss sich schon in der Hinsicht informieren, weil es ist mittlerweile so, wenn ich mir also heute ein Instrument kaufe, dann kann ich von der Dame ausgehen, dass im halben Jahr das Ding also für ein Drittel des Preises erstmal nur noch loszukriegen ist, weil da gibt es das Gleiche, was besser ist, noch billiger. Nee, man muss einfach in seiner Klangästhetik etwas überlegen, welches Instrument zu der Musik passt. Also zum Beispiel ein Tanzmusiker wird sich wahrscheinlich eher so Yamaha-mäßig, ein klassischer Musiker, also sag mal so, der also klassische Musik machen will, im Sinne jetzt, dass er also viel Orchesterklänge braucht, so wird Emu oder Akai nehmen, weil das sind große Speicherkisten, die sind natürlich auch dann viel teurer. Oder aber letztendlich, und das ist eigentlich auch so der Fluch der Technik, ne, wirst du natürlich immer wieder überrascht, dass, also du hast dir gerade ein Gerät gekauft, erzählst deinem Freund, wie toll das ist, und dachte, ach du Alter, du guck mal das da hinten, ne? Guck mal, der kann das sowieso, der kann das auch noch. Was heißt, der hat einen Multimode? Was heißt 16 Stimmen? Guck mal, der hat schon 32 Stimmen und kostet die Hälfte, ne? Also, ich muss dir eins sagen, richtig überblicken kann man den Markt gar nicht mehr. Es sei denn, man hat keine Lust mehr, Musik zu machen und kümmert sich nur noch um den Fortschritt der Technik. Nee, man muss so gewisse Schwerpunkte setzen. Und da hat sich jeder sich, glaube ich, so irgendwo auf ein gewisses Instrument eingeschossen und versucht eigentlich nur jetzt zu verfolgen, wie weit sich das jetzt weiterentwickelt. Weil die Technologie, die Chips, ne, die werden immer kleiner und mehr, können viel mehr. Aber letztendlich ist es so, dass die Technik im Augenblick so unüberschaubar geworden ist, dass man sich eben halt mit Freunden unterhält. Der hat das, der erzählt dir mal, was hältst du denn davon, ne? Und so. Aber wenn du einmal, du brauchst nur einfach jetzt mal als unbedarfter Mensch über die Musikmesse laufen, nur in die Halle 9 ist es immer, da sind die Instrumente. Du hast zwei Gänge durch und weißt überhaupt nicht mehr, was los ist, ne? Gut, wir wissen, also an dem und dem Stand kannst du vorbeigehen, da gibt es nichts mehr Neues, weil du musst auch natürlich so Zeitung lesen, ne? Also so Fachzeitschriften über diese ganzen Instrumente. Da wird schon einiges angekündigt, was die können, aber letztendlich ist es ja auch immer Frage, ne? Wie hört der jetzt das Instrument? Weil du hörst ja auch wieder anders, weil du es ja für dein Musikprojekt eigentlich schon im Kopf hast, den Klang. Aber ich meine, die Technik, was die heute macht, die erschlägt eigentlich. Platten bzw. CDs hat Klaus Schulze bis heute unter eigenem Namen veröffentlicht. Dazu kommen fast ebenso viele als Gast mit anderen Gruppen und Musikern. Dazu kommen aber auch mehr als doppelt so viele Aufnahmen, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Und davon hat er in seinem Floppy-Disk- und DAT-Archiv besonders viele, seit er nur noch sporadisch Live-Konzerte gibt und dann als Special Events mit 3, 4 hintereinander folgenden Auftritten. Wie zum Beispiel seine schon legendären Konzerte im Kölner Dom und in der Londoner Royal Festival Hall, von deren CD-Mitschnitten auch die Musikauszüge in dieser Sendung stammten. Zum Schluss gibt uns Klaus Schulze, spontan gespielt und ohne große Vorbereitungen, einen Einblick in seine Arbeitsweise. Wie bei ihm ein Stück entsteht, wie er die einzelnen Teile zusammensetzt, hat er für die Hörer des Deutschlandfunks in seinem Studio demonstriert. Also ich arbeite mit Notator C-Lab und als Grundklick haben wir normalerweise immer das Bing Bing vom Computer. Das habe ich einfach auf meinem Autolot-Song mit dem Schlagzeug gemacht. Das hört sich dann so an. So, das ist einfach nur ein bisschen grooviger, da kann man halt sich ein bisschen besser reinfühlen. Und dann als zweites fange ich dann mal an mit dem Moog die Sequenz dazu zu spielen, um überhaupt ein rhythmisches Gefüge zu haben. Ob ich dann später das alles behalte, ist eine andere Frage, das dann erst in die Endentscheidung. Gehen wir mal auf Record und dann spiele ich jetzt mal den Moog dazu. Also jetzt geht er ab. Erstmal die Sequenz. Jetzt werde ich mal kurz in die Editier-Page gehen und das einfach loopen, damit das als endloser Grundgroove bleibt. So, und jetzt anschließend suche ich mir erstmal so einen Teppich aus, der das also harmonisch irgendwo ein bisschen deutlicher macht für die späteren Solostimmen. Das hört sich dann so an. Ich gehe gleich mal auf Aufnahme und jetzt geht er los. Waren dann also jetzt mal 16 Takte, einfach durchgespielt. Das loop ich nicht, weil wir bleiben beim 16-Takt-Schema, weil sonst machen wir ja eine eigene Sendung, nur mit Musik. Jetzt gehe ich auf die nächste Spur und suche mir jetzt entsprechenden Sound aus. Wir nehmen jetzt einfach die Pizzis. So, da sind wir da. Klack, klack, klack, klack, klack. Man hört am Klicken. So. Das meine ich nicht. Jetzt einseitig, aber das wird dann nachher gedoppelt und dann haben wir es in Stereo. Ich spiele jetzt einfach dazu auf den Moog-Sequenzer plus der Clock, die also nur jetzt als Orientierung gilt und nicht als endgültigen Rhythmus, den machen wir dann zum Schluss. Einfach so ein paar Fills mit den PCs dazu. Und das hört sich dann so an. Schon wieder mal durch. Die 16 Takte sind vorbei. Und jetzt ist es natürlich, wie ihr eben gehört habt, alles nur auf einer Seite. Ich gehe mal davon aus, dass das Programm in Stereo läuft. Jetzt kopiere ich mir die Spur. So. Nehme die 11. So, und jetzt haben wir erstmal so ein grobes Ding. Jetzt will ich aber mit der Clock nicht mehr arbeiten, weil die doch ein bisschen sehr statisch und bremsend ist. Jetzt mache ich erstmal eine Art von Perkussion dazu. Das hört sich dann in etwa so an. Habt ihr natürlich die Glock lauter gehört als die Perkussion, aber die kommen in diesem Augenblick vom gleichen Instrument. Jetzt mache ich nochmal eine andere Spur, um einfach das Durchhalteteil, also das verbindende Glied dazu zu machen. Und das hört sich dann auch so an. Nur so eine Art Hi-Hat dazu gespielt. Die werde ich jetzt auch loopen und im Timing eigentlich verdoppeln. Wir können es mal ganz kurz im Solo anhören, wie sie sich dann anhört. Und das werde ich jetzt im Timing verdoppeln und dann loopen. So, und jetzt haben wir eigentlich erstmal so das grobe Playback erstellt. Das hört sich jetzt ohne Solostimme, die ich danach mache, so an. Wie er sicherlich gemerkt hat, ist also dieser dussige Clock-Track ist draußen und jetzt gehe ich in die Aufnahme und spiele eine Solostimme da zu. So. Sie hörten eine Sendung von Rainer Blome.